Ein nationaler wissenschaftlicher Kongress über die Rasenpflege fand am 20. und 21. Juli unter Leitung vom Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas in der Zweigstelle für Rasenforschung der Staatlichen Akademie der Wissenschaften statt. Die Funktionäre, Wissenschaftler, Techniker, Lehrer und Doktoranden aus mehreren Einheiten nahmen daran teil. Den Verfassern der ausgezeichneten Abhandlungen wurden Urkunden und Preise verliehen.